Das Glasperlenspiel. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Hermann Hesse. Die Rollen und ihre Sprecher. Erzähler: Burkhard Klausner und Markus Meyer. Josef Knecht, Ulrich Mattis und Samuel Weiß. Einführungen in das Glasperlenspiel: Barbara Nüsse. Magister Musicae: Dion Pugil, Magister Ludi: Herr Dubois, Pater Jakobus: Abt von Maria Fels und Meister Alexander: Rudolf Wessely. Archivar des Glasperlenspiels: Reisender, älterer Bruder: Fritz Tegularius und Plinio de Signori: Ulrich Pleitgen. Mitschüler Knechts: junger Plinio de Signori, jüngerer Reisender: Petrus aus Monteport und Tito: Konstantin Graudus. Klavier und Samples: Christoph Grund. Geige: Christoph Ogiermann. Ton: Peter Nielsen und Frauke Schulz. Technik: Christine Rockstroh. Regieassistenz: Daniela Kletzke. Musik: Christoph Grund und Andreas Rasegi. Hörspielbearbeitung: Michael Farin. Regie: Christiane Ohaus. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks mit Radio Bremen aus dem Jahr 2002. Dramaturgie: Manfred Hess. Hören Sie gerne Geschichten? Der Hörverlag.